Das Podcast-Versuchslabor. Klaus, sag mal, hast du noch Bier da? Ich ja. Zwei Kästen. Also, können noch ein bisschen. Wie läuft denn das bei dir? Du hast ja so einen Bierlieferanten bei dir, ne? Ja, genau. Und er sagt, hallo Klaus, ich stelle dir ja zwei Kisten hin, was? Nö, den rufe ich an oder über WhatsApp oder über Mail. Und dann sage ich dem... Jetzt ernsthaft, du schreibst deinem Bierlieferanten über WhatsApp an, hallo, ich brauche Bier? Ja, klar. Quatsch. Doch, natürlich, der ist total cool, der Typ. Der hat mir seine Handynummer gegeben und hat gesagt, hier, ich bin auch auf WhatsApp. Hab gesagt, kann ich da auch schreiben? Sagte, ja, kein Problem. Und dann schreibe ich dem, was weiß ich, ich brauche jetzt fürs Wochenende, was weiß ich, einen Kasten Wasser. Der verkauft ja auch andere Sachen. Der ist ja mehr so ein fliegender Händler. Also der hat auch Milch und Kaffee und weiß der Geier. Dann haue ich ihm das da ins WhatsApp rein, was ich gerne hätte. Und dann schreibt er mir zurück, wann er da ist und dann treffen wir uns hier. Und wenn ich mal nicht da bin, das ist halt das Schöne auf dem Dorf. Ich weiß ja, was der Spaß kostet. Dann stellt er mir das Zeug vor die Tür und der Briefumschlag mit dem Geld liegt im Briefkasten, weiß er dann. Nimmt er sich dann raus. Dann ist das Thema gegessen. Das ist ja cool. Ja, total praktisch. Na, habt ihr den Podcast-Kollegen erkannt? Das war der Hatti. Ja, also der Hatti und ich, wir treffen uns jetzt öfter mal in der Pott-WG auf dem Raucherbalkon. Also der Hatti ist ja einer von den tollen Menschen, die dafür sorgen, dass mein Podcatcher und ich keine Langeweile haben. Der macht zum Beispiel die Hörspitzen oder beim Kopfkino und Ohrengewitter ist er dabei. Geocaching-Podcast, soweit ich weiß, und Retro-Kompott. Ja, das sind die Sachen, die ich kenne. Ich weiß nicht, wo der noch überall seine Finger drin hat, aber er ist ein ganz fleißiger. Ja, und ein super Typ einfach. Also da habe ich immer viel Spaß, wenn ich den abends dann treffe in der Pott-WG. Ja, Pott-WG, was ist denn das überhaupt? Ich dachte, ich erkläre es mal einfach kurz. Also die Pott-WG ist eigentlich nicht viel anderes als ein TeamSpeak-Server. Und den macht der Raiden vom Raidinger Podcast. Ja, was heißt, der macht den? Der hat den halt aufgesetzt und der hegt und pflegt den und da gibt es verschiedene Räume. Ja, wie in so einer kleinen WG. Also das passt schon ganz gut mit Pott-WG. Und ja, wir haben uns halt den Raucherbalkon ausgeguckt, dass man sich da einfach trifft und ja, wer Lust hat, kommt vorbei, man kann ein bisschen quatschen und wichtig an der Stelle vielleicht mal zu sagen, das ist jetzt nichts, wo nur Podcaster rein dürfen oder so, ganz im Gegenteil. Also Hörer sind sehr, sehr herzlich willkommen. Also wer da Lust und Zeit hat, ist relativ einfach so ein TeamSpeak-Client installieren auf dem Rechner oder auf dem Handtelefon. Ja, und was er braucht, ist noch ein Mikrofon. Also theoretisch reicht das Headset, was beim Smartphone oder beim iPhone dabei ist. Und dann könnt ihr gleich mitreden. Und ja, also ich freue mich. Also jeder, der vorbeikommt, ist wirklich herzlich willkommen. Und an der Stelle auf jeden Fall mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Raiden, dass der uns so ein tolles Tool da zur Verfügung stellt. Und naja, ihr kennt mich. Es gibt auf dem Raidinger.de Podcast-Seite gibt's einen Spenden-Button. Der führt dann zu so einem PayPal-Account. Ja, also wer da ein bisschen was übrig hat, der kann ja da mal draufdrücken und mal so ein paar Euros in den Hut werfen für den Raiden, damit wir noch möglichst lange diese tolle Möglichkeit haben, uns da zu treffen und miteinander zu reden. Also, lieber Raiden an dieser Stelle, ich weiß ja nicht, ob du es hörst oder nicht, aber wenn, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, sehr tierisch über diese Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Und ja, wegen Headset, ich hab ein neues Handy gekriegt. Also mein Mobilfunk-Provider, der schickt mir alle Jubeljahre mal so ein neues Endgerät zu. Dann ist so halt der Teil des Vertrags. Ja, das kam, glaube ich, am Freitag oder so. Ja, dann hat das erstmal hier rumgelegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob euch das auch so geht. Man freut sich zwar, dass was Neues ist, aber so diese ganze Installation gedöhn, bis du da wieder alles so hast, wie du das von dem alten Apparat gewohnt bist, dass die Mail wieder geht und Twitter und ja, was man halt so macht. Ja, habe ich es erstmal ein bisschen liegen lassen, aber jetzt habe ich es am Start und habe heute dann mal über das Headset, was dabei ist, versucht, schon mal für die Folge was aufzunehmen. Das habe ich aber komplett in die Tonne getreten. Also das war von der Qualität her doch so, ja, dass ich mir gedacht habe, das ist einfach zu anstrengend, das anzuhören. Also befinden wir uns hier quasi im zweiten Turn für diese Folge. Ja, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Und dann, da geht jetzt auch die Kopfhörerbuchse wieder. Das war bei meinem alten, die war kaputt, also bestimmt schon seit über einem halben Jahr. Das heißt, da konnte ich gar nichts drüber anhören. Deswegen hatte ich immer so einen MP3-Player dabei und hatte auch keinen Bedarf an irgendwelchen Podcatchern auf dem Handtelefon. Ja, und dann habe ich mal per Twitter mal nachgefragt, was nimmt man denn eigentlich jetzt? Was ist denn gerade so auf so einem Androiden angesagt? Was funktioniert gescheit? Und da habe ich einen ganz tollen Tipp gekriegt. Und zwar von dem Lars. Der macht den Auf-Distanz-Podcast. Ich, wie gewohnt, ich Links findet da alles auf der Versuchslabor-Homepage. Da habe ich das alles drauf. Und der Lars war wohl bei dem Podlover Podcaster Workshop. Boah, das ist ein geiles Wort, ne? Also oben in Berlin. Und da gab es einen Vortrag von dem Sven Wiegand. Der hat eine Podcatcher-App entwickelt, die nennt sich U-Pod. Also ich denke mal, es heißt U-Pod. Geschrieben U-Pod. Und da hat er mir halt den Link geschickt und hat mir auch noch ein Video dabei gepackt, wo dieser Vortrag über diese App dann direkt mit bei war. Ja, und das Ding probiere ich jetzt mal aus. Also das sieht so auf den ersten Blick, sieht das wirklich gut aus und funktioniert. Du kannst die OPML-Datei jetzt bei mir aus dem G-Podder, habe ich die exportiert und da wieder importiert, habe ich also alles dabei. Und im Moment habe ich die kostenlose Version erstmal am Start. Da gibt's auch eine Premium-Version. Die ist dann wohl auch mit so Spielchen wie Synchronisieren, dass er sich die Kapitelmarken bzw. den Stand der Dinge merkt, bis wohin du schon gehört hast. Und dann kannst du auf einem anderen Gerät dann genau da weiterhören. Ja, aber ich denke, das schaue ich mir auch mal bei Gelegenheit an, weil so, wenn Sachen gut sind, unterstütze ich das immer sehr, sehr gerne. Ja, den Lars findet ihr auf Twitter unter @sustical. Und der Podcast selber hat auch noch einen eigenen Twitter-Account. Den habe ich jetzt aber nicht rausgesucht, weil den sucht ihr euch gefälligst selber raus, wenn ihr euch den Podcast anhört und die Seite anschaut vom Lars. Ja. Und ansonsten, ja, ein bisschen Aufregung ist hier gerade bei uns daheim, weil unsere Stallhasen, die haben Nachwuchs gekriegt. Und das mitten im Winter. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Jetzt natürlich diese kleinen Häschen da. Jetzt haben wir die mit viel Brimborium umgezogen von draußen nach drinnen. Das heißt, die wohnen jetzt bei den Kindern mit im Kinderzimmer. Ja, und da ist jetzt schon Aufregung, Mann. Eins, also es waren drei und eins von den dreien hat es schon nicht geschafft. Ja, das ist halt so der Lauf der Dinge, wenn man Tiere hat, aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, also auch für die Kinder, dass die das ruhig mal sehen, wie sowas geht und auch so ein bisschen dieses Abschied nehmen, mal lernen. Mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, aber ja, das ist so und da muss man auch mit um und ja, ist jetzt böse, aber vielleicht lieber mit den Hasen üben als mit dem Opa, ne? Ja, so ist das, genau. Und dementsprechend wohnen die jetzt oben im Kinderzimmer. Ja, jetzt muss ich jede Menge Salat kaufen und dann haben wir so Kraftfutter und alles. Naja, die ganze Familie ist beschäftigt jetzt mit dem Hasennachwuchs. Ja, das wäre es dann eigentlich so. Erstmal für heute, ich meine, es ist Montag. Ich bin froh, dass der Montag rum ist. War irgendwie schon heute so. Ich hatte ja jetzt ein paar Tage frei und dann, wenn du so immer mit den Kindern zusammen bist und dann wieder zur Arbeit musst, so der erste Tag im Büro, der ist dann irgendwie heftig. Da ist man doch so, fühlt man sich so ziemlich allein. Aber ja, hab da noch nicht so lange gemacht, dass ich da schnell wieder daheim war. Ja, die Frau ist beim Yoga und jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe schon wieder eine Nachricht gekriegt. Die Jungs und Mädels stehen schon wieder am Raucherbalkon. Ja, da werde ich jetzt mal gleich vorbeischauen, sobald ich die Folge hier soweit fertig geschnitten habe. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch was, habt's eine gute Woche und passt auf euch auf. Servus.